Metallbänke, Urgesteinsschichten und Herde flüssigen Metalls und flüssigen Gesteins schieben sich durcheinander und letztere treten auch zutage in vulkanischen Ausbrüchen. Über dem Urgestein und über den Schichten flüssigen Gesteins und flüssiger Metalle lagern sich weitere Oxidationsprodukte ab. Erden sind entweder oxidierte Metalle oder Zersetzungsprodukte einstiger Lebewesen. Diese aber wurden oder werden durch Einflüsse des Meeres und des Meerwassers verändert. Im Meere selbst erbauen sich bestimmte Lebewesen ihre Körper. Die Überreste der Körper bilden neue Gesteine, die unter bestimmten Einflüssen sich bilden und bei bestimmten Bedingungen auch Tonschichten, Kreideschichten, Korallenbänke und vieles andere mehr. Im Luftmeer, also auf mehr oder weniger festem Boden, schafft sich die Vegetation Körper. Auch diese bilden im Zerfall Erdschichten und Gesteinsschichten, Kohlenbänke und so weiter und unter bestimmten und besonderen Verhältnissen, Bedingungen und Vorgängen. Zu anderen Bildungen bestimmter Erdeinlagerungen tragen dann weiter noch bei im Meere gewisse Tiere, auch Fische, und ebenfalls auf dem Lande eine bestimmte einstmaliger Zeit und einstmaligen Verhältnissen entsprechende Tierwelt. Dazwischen bedeckten Meersalzablagerungen weite Gebiete, die später durch Erdaufschüttungen oder Senkungen des Meeresspiegels festes Land wurden. Von Zeit zu Zeit schoben dann Spannungen in der Erdrinne die ganzen Schichten und Bildungen durcheinander oder brachen sie auseinander oder türmten sie seitlich auf. So bieten uns schon alleine die oberen Erdschichten und die Oberfläche der Erde selbst ein ganz verschiedenes, reichhaltiges Bild und selbstverständlich ergeben auch die einzelnen Bildungen und Schichtungen eine verschiedenartige Radioaktivität und eine verschiedene Bodenstrahlung. Da gibt es Gegenden, wo reines Kupfermetall zutage tritt, oder Steinkohlenflöze oder Braunkohlenlager, die im Tagebau ausgebeutet werden. Da ziehen sich unter anderen Gegenden riesige Erdölseen hin, dort wieder findet man starke Schichten Steinsalz und dort in anderer Landschaft wieder findet man riesige Kreidelager. Unter anderen weiten Gebieten ziehen sich große, mächtige Eisenerzlager hin, Silber- und Goldadern stehen dort unentdeckt noch in der Tiefe und anderwärts strahlen Schwefelkies, Marmorgestein oder Phosphoritgestein ihr Eigenleben hinauf. Wo nun die Schichten noch, wie sie sich einst bildeten, auf weiten Strecken übereinander lagern, kann eine weite Landschaft eine einheitliche, mindestens gleiche Bodenstrahlung haben. Wo aber Einlagerungen besonderer Art vorhanden sind, wo gar sogenannte Erdkatastrophen, Einbrüche, Verschiebungen, Umwälzungen verursachten, da kann auf dem Raum einiger Quadratmeter die Strahlung aus dem Boden, die Emanation des Bodens, die Bodenstrahlung ganz verschieden sein. Dabei haben wir bisher noch davon abgesehen, die Einflüsse unterirdischer und oberirdischer Wasserläufe in den Bereich unserer Betrachtungen zu ziehen. Sicher ist, dass oberirdische Wasserläufe, Bäche, Flüsse, Ströme ganz bedeutend geeignet sind, die Emanation des Bodens in ihrer Art und in ihrer geologischen Schichtung an sich zu reißen und zu mischen. Am stärksten wird sich so ein Bach aufladen, der rasch durch das Gelände fließt, denn im Verhältnis zu der einstrahlenden Emanation ist die Wassermenge gering. Sehr stark ladet sich auch der Fluss auf, der Geröll und Kiesel in seinem Bett hinunterwälzt. Hoch aufstrahlt alle Zeit von einem Fluss die Emanation, die Strahlung empor und leitet die Gewitter an sich entlang oder treibt sie zurück. Wo aber Strudel stehen und wo das Wasser in die Tiefe gurgelt, da ist auch ein Trichter in dem Emanationsfeld, eine sinnbetörende Strahlungsrichtung, die am Strahlungskomplex des Menschen saugt. Die Bodenstrahlung ist so ungemein wichtig, weil wir Menschen uns ihrer Einwirkung schwerlich entziehen können. Wohl ist sicher, dass die Bodenstrahlung direkt an der Erdoberfläche, also am Erdboden, am stärksten und am dichtesten sein wird, aber anzunehmen ist auch, dass sie an manchen Orten bis in eine Höhe von 200 bis 300 Meter, wenn nicht noch weiter hinauf, wirkt. Das gilt für einigermaßen normale Verhältnisse. Bis in welche Höhe die Bodenstrahlung wirkt, das ist vor allen Dingen neben der Radioaktivität der geologischen Schichtung auch von der Art und Stärke der zurzeit wirkenden Himmelsstrahlung abhängig. Doch darüber später. Gewisse geologische Schichten wirken auch in größeren Höhen nicht mehr, während andere Schichten stark durchtönen und überragen. Sehr stark ist die Bodenstrahlung natürlich in engen Schluchten und Tälern, weil hier auch von der Seite die Strahlung kommt. Die Wirkung der Bodenstrahlung erstreckt sich nun natürlich nicht nur auf die Lebewesen am Orte, sondern auch auf die Atmosphäre, auf die Luft am Orte. Die gute Luft in mancher Gegend ist meistens nur Folge der besonderen Bodenstrahlung. Die Eigenart der Bodenstrahlung tritt für viele Menschen heute viel mehr in Erscheinung wie einstmals, und zwar für Radiosendung ebenso wie beim Radioempfang. Dass es nicht einerlei ist, an welchem Ort und auf welchem Boden eine Sendeantenne errichtet ist, hat der verfehlte Ort mancher Sendeantennenanlage bewiesen. Aber der Radiohörer muss auch, besonders wenn er einmal in dieser, dann in jener Landschaft wohnt, feststellen, dass gewisse, nun keineswegs weiter entfernt liegende Stationen kaum noch oder gar nicht mehr zu hören sind. Weiter ist die Tatsache, dass mancher sehr ferne Sender geringer Sendeenergie oft besser zu hören ist, als wie ein naher Sender fast derselben Wellenlänge mit größerer Sendeenergie. Selbst wenn man alle anderen irgendwie möglichen Einflüsse in Frage zieht, muss man zu dem Schlusse kommen, dass die Bodenstrahlung des Sendeortes sich der Sendewelle überlagert. An Orten mit schlechtem Empfang einer Station harmoniert aber dann, wenn keine anderen Einflüsse vorliegen, diese die Sendewelle überlagernde Bodenstrahlung nicht mit der Bodenstrahlung des Empfängerortes. Die Bodenstrahlung des Senderortes wird also abgestoßen und lähmt auch die Sendewellen. Noch einiges Material zu der Frage Bodenstrahlung aus meiner Zeitschrift Der eigene Weg, Nummer 122-123, Juli 1929. Dort heißt es unter anderem,